Ja, wenn man Critical Mass ins Deutsche übersetzt, heißt es kritische Masse. Und das bedeutet, von der Straßenverkehrsordnung ab 16 Leuten bildet man eine kritische Masse. Das heißt, man darf als Verband fahren, das heißt, man darf geschlossen. Wenn der Erste über Grün fährt, darf der Letzte auch noch über Rot fahren. Man muss halt ein bisschen zusammenbleiben, aber dann darf man sich als Fahrradfahrer auch da auf der Straße befinden, wo kein Radweg ist. Das war die erste Critical Mass hier in Mainz, oder? Das war die erste Critical Mass 2014. Wir haben letztes Jahr im Herbst 2013 schon 3 Stück gemacht, September, Oktober und November. Waren dann ein bisschen länger in der Winterpause, um uns ein bisschen besser zu organisieren, und war jetzt die erste 2014 und die erste mit 105 Leuten, wenn nicht sogar mehr. Was für Ursprünge hat die Critical Mass? Die Critical Mass gibt es, ich glaube, seit den 70ern und wurde am Anfang in San Francisco gegründet. Mittlerweile gibt es sie auf der ganzen Welt. Die größte findet, glaube ich, in Ungarn statt, also in Budapest. Die größte in Deutschland findet in Hamburg statt, wo es teilweise bis zu 2.000, 3.000 Leute sind. Ja. Also es gibt es auf der ganzen Welt. Es ist einfach eine Idee, die aus San Francisco kommt, aber sich mittlerweile weltweit verbreitet hat. Wie viele haben denn heute teilgenommen ungefähr? Ein bisschen mehr als 100. So genau wissen wir es nicht, aber wir haben einmal gezählt, da waren es 105, 106. Und wie ist es verlaufen? Es ist gut verlaufen. Die Polizei hat uns ein bisschen unterstützt und hat uns nach hinten abgesichert, an manchen Stellen auch ein bisschen die Straße blockiert, damit uns keine Autofahrer reinfahren. Es kam zu keinen brenzligen Situationen. Es ist keiner gestürzt, keiner ist liegen geblieben, keiner hat einen Platten. Es lief super. Ja, die Verkehrsregeln sind, wie gesagt, einmal, dass man ein bisschen zusammenbleibt, dass man keine zu großen Lücken bildet, weil man dann halt keinen Verband mehr darstellt. Dass man sich wie ein Auto eigentlich auf der Straße verhält, sprich nur dann über Grün fahren, nur über die Ampel fahren, wenn es grün ist, oder wenn das der vordere Teil des Verbandes schon über Grün gefahren ist, nicht gegen Einbahnstraßen fahren, was man ja als einzelnes Fahrrad ganz gerne machen darf, aber als Verband eben nicht, und sich sonst einfach verhalten, wie man sich im Straßenverkehr verhalten soll, nur halt mit Fahrrad auf der Straße. Also wenn die Ampel auf Rot wechselt, also während der Verband rüberfährt, können dann die restlichen noch rüberfahren. Genau. Das ist wie, wenn man ein zu langes Auto sozusagen hat, einen Wohnwagen, wenn die ersten zwei Räder schon mit Grün drüber gefahren sind, darf der Rest vom Auto natürlich auch noch drüber. Und so ähnlich verhält es sich bei der Critical Mass. Wenn das erste Fahrrad bei Grün drüber kommt, die Lücken nicht zu groß sind, darf auch noch das letzte Fahrrad über Rot. Ab wie viel Fahrradfahrerinnen ist ein Verband gewährleistet? Laut Gesetz. Ab 16 Radfahrenden darf man sich als Verband benennen und darf man die Critical Mass ausführen. Wann findet denn die nächste Critical Mass statt, beziehungsweise in welchen Rhythmen oder Abständen? Die Critical Mass findet immer am ersten Freitag im Monat statt. Das müsste beim nächsten Mal, wenn ich mich nicht vertue, der 2. Mai sein. Um 18 Uhr vorm Staatstheater in Mainz. In Wiesbaden gab es das auch schon, oder? In Wiesbaden haben wir so eine Partnerorganisation sozusagen. Die nennt sich nicht Critical Mass, die nennt sich Verkehrswende, ist aber eigentlich dasselbe. Die ist immer donnerstags, den ersten Donnerstag im Monat, auch um 18 Uhr am Hauptbahnhof. Vielen Dank. Bitte, bitte.